Sonne erschrocken. Auf der Fitte erkämpfte es Bild, im Glauben und Kampf nie zerbrochen, so hart wie Eichen gestellt. Jugend voran, Jugend voran. Es klangen die stolzen Lieder von Heimat, Volk und Blut. Sie sollen klingen wieder im Kampf gegen rote Brut. Jugend voran, Jugend voran. So kühn und klug im Streite getrieben, die Fahnen wehen im Wind. Die Feigen sind zurückgeblieben, die Stolzen noch vertreten sind. Jugend voran, Jugend voran. Frisch auf unser Leben gewonnen, die Jugend geht mutig voran. Was kühn ihre Väter begonnen, vollendet im Sieger sie dann. Jugend voran, Jugend voran. Trotzig und dreist sollen sein, der Jugend schaffender Kraft. So soll sie stets stolz sein, was uns als früher beigebracht. Jugend voran, Jugend voran, Jugend voran, Jugend voran.